Wicke, ja, Leute, neu, reich. Tut mir leid, Mama, wenn du weinst. Oma ist zu früh gegangen. Ich bitte um einen Neuanfang, aber es geht nicht, viel zu eklig waren die Krisenzeiten. Heute muss ich nur mir an meinem Spiegelbild das sie beweisen. Brauche nicht schreiben, will nicht mehr leiden. Mir ist das alles zu weit, ha, mein Level zu high. Tut mir leid, manchmal muss ich weinen. Manchmal muss ich schreien, manchmal muss ich sauer sein. Das liegt daran, weil die Vergangenheit so scheiße war. Zu viel zu dunkel, viel zu dunkel die Zeiten waren. Heute will ich weg, heute will ich raus. Ich halt das nicht mehr aus, nein. Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, ja, safe auf der Bank, ja. Neureicher Wichser. Neureicher Wichser. Neureicher Wichser. Neureicher Wichser. Ja, neureicher Wichser. Ey, ey, ey, neureicher Wichser. Ey, ey, ey, neureicher Wichser. Ey, ey, neureicher Wichser. Ey, ey, ey, neureicher Wichser. Ey, ey, ey, neureicher Wichser. Ey, ey, neureicher Wichser. Bin Oma so dankbar für alles. Ja, dass Mama oft mir verziehen hat, dass das hier nicht mein Fall ist. So dankbar meiner Fam, so dankbar meiner Frau. Sie hat mich los, egal was ich mach. Auch wenn in mir immer noch das wilde Tod. Ich will nach oben und mache es mit diesen Strophen. Die Scheiße musste sich irgendwann ja mal lohnen. Wär endlich weg von der Straße, ja, weg von der Gewalt und den Drogen. Verliere dafür den Boden, langsam unter meinen Füßen, ja. Mit dem Finger an meine Fans, ja. Mit dem Finger an meinen Feinden, ja. Ja, ihr könnt mich nie wieder einholen, ja. Ich bin zu abgehoben, ja. Ja, ja, ja, ja. Lass sie jetzt toben, ja. Sie machen für mich ein Moshpit, ja. Weil ich der Boss bin, ja. Digga, ich bringe den Block mit, ja. Dieser Sound, ja, ist ein ganzes Meisterwerk. Mein EP, ja, hat mir den roten Teppich ausgelegt, ja. Ausgelegt, ja. Es tut mir leid, ja, ich muss rumschreien, ja. Ich hab das Böse noch in mir, ja, doch konnte es vertreiben, ja. Keine Dämonen, nein, keine bösen Geister, ja. Ne reichster Wichser, ja, ne reicher Wichser. Ne reicher Wichser. Ne reicher Wichser. Das hier bin ich, ja, neureicher Wichser. Ja, neureicher Wichser. Ey, ey, ey, neureicher Wichser. Ey, ey, ey, neureicher Wichser. Ey, ey, neureicher Wichser. Ey, ey, ey, neureicher Wichser. Ey, ey, ey, neureicher Wichser. Ey, ey, neureicher Wichser.